Sonja, Tochter, vergib mir, rief er und wollte die Hand nach ihr ausstrecken. Aber er verlor das Gleichgewicht und stürzte vom Sofa mit dem Gesicht zu Boden. Man lief herbei, ihn aufzuheben und hob ihn wieder auf das Sofa, aber er war schon im Sterben. Sonja schrie schwach auf, lief zu ihm, umarmte ihn und verharrte regungslos. Er starb in ihren Armen. »Nun hat es geschafft«, sagte Katharina Iwanowna, als sie ihren Mann tot sah. »Aber was soll ich jetzt tun? Womit soll ich ihn beerdigen? Und womit soll ich diese hier füttern?« Raskolnikow trat zu Katharina Iwanowna. »Katharina Iwanowna, Ihr verstorbener Gatte hat mir in der vorigen Woche sein ganzes Leben und alle seine Verhältnisse anvertraut. Seien Sie versichert, dass er von Ihnen mit größter Wärme und Achtung sprach. Seit diesem Abend, als ich erfuhr, wie er an Ihnen hing und wie er Sie, Katharina Iwanowna, besonders hochschätzte und liebte, trotz seiner unglücklichen Schwäche, seit diesem Abend also waren wir Freunde. Erlauben Sie mir jetzt also, Ihnen behilflich zu sein, meinem verstorbenen Freunde die letzte Ehre erweisen zu dürfen. Sehen Sie, hier habe ich 20 Rubel, glaube ich, und wenn dies Ihnen eine Hilfe sein kann, so, ich will mit einem Wort wiederkommen. Ich komme unbedingt, unbedingt. Ich werde vielleicht schon morgen zu Ihnen kommen. Leben Sie wohl.« Und er ging schnell aus dem Zimmer und drängte sich durch die Menge. Da aber stieß er plötzlich mit Nikodim Fomitsch, dem Polizeikommissar, zusammen, der von dem Unglück gehört hatte und persönlich Anordnungen treffen wollte. Seit dem Auftritt im Polizeibüro hatten sie einander nicht gesehen, aber Nikodim Fomitsch erkannte ihn sofort wieder. »Aha, Sie sind hier«, fragte er. »Er ist gestorben«, antwortete Raskolnikow. »Ein Arzt war da, auch ein Priester war da, alles ist in Ordnung. Regen Sie die arme Frau nicht auf, sie ist ohnehin schwindsüchtig. Machen Sie ihr Mut, so gut Sie können. Sie sind doch ein guter Mensch, ich weiß es«, fügte er mit einem schiefen Lächeln hinzu und blickte ihm in die Augen. »Wie Sie sich mit Blut befleckt haben«, bemerkte Nikodim Fomitsch, als er beim Licht der Laterne einige frische Blutflecken auf der Weste Raskolnikows erblickte. »Ja, ich habe mich befleckt. Ich bin ganz mit Blut befleckt«, sagte Raskolnikow mit einem eigentümlichen Ausdruck, lächelte, nickte ihm zu und ging die Treppe hinab.